Abschnitt 1 aus Querkopf Wilson. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Querkopf Wilson von Mark Twain. Erstes Kapitel. Im Staate Missouri, auf dem rechten Ufer des Mississippi, liegt die Stadt, welche der Schauplatz dieser Geschichte ist. Sie heißt Dawson und man muss von St. Louis bis dahin noch 6 Stunden mit dem Dampfboot stromabwärts fahren. Der Ort bestand im Jahre 1830 aus einer Anzahl freundlicher, ein- oder zweistöckiger, weißgetünchter Häuser, die über und über mit einem Gewirre von Schlingrosen, je länger je lieber und vielfarbigen Winden bedeckt waren. Zu jeder dieser hübschen Heimstätten gehörte auch ein Vorgärtchen mit weiß angestrichenem Staketenzaun. Dort blühten Goldlack, Stockrosen, Federnelken, Balsaminen und anders altmodische Blumen in üppiger Fülle, während auf den Fensterbrettern Holzkästen mit Moosrosen prangten und Geranien in Blumentöpfen ihr feuriges Rot mit der zarteren Farbe der Schlingrosen mischten, die an der Mauer in die Höhe kletterten. Wenn draußen auf dem Blumenbrett neben Kästen und Töpfen noch Raum war, so lag, falls die Sonne schien, sicher eine Katze da. Lang ausgestreckt schlief sie in wohligem Behagen mit einer Pfote an der Nase und wärmte sich den weichen Pelz. Dies war der offenkundigste Beweis und ein unfehlbares Zeichen, dass in dem Hause Glück und Zufriedenheit wohnten. Natürlich musste die Katze aber gut gefüttert, wohl versorgt und in Ehren gehalten sein. Eine Familie, die sich keine Katze hält, kann in vollkommener Gemütlichkeit leben, aber welches Mittel hat sie, es vor der Welt kundzutun? Auf beiden Seiten war der gepflasterte Bürgersteig in der ganzen Länge der Straßen am äußeren Rand mit Akazien eingefasst, deren Stämme eine hölzerne Schutzvorrichtung hatten. Die Bäume spendeten im Sommer Schatten und im Frühling süßen Duft, wenn sie ihre reichen Blütensträuße auftaten. Das Geschäftsleben der Stadt beschränkte sich ganz auf die Hauptstraße, die etwas vom Fluss entfernt, mit diesem in gleicher Richtung lief. In jedem ihrer Häuserviertel ragten 2 oder 3 mehrstöckige steinerne Warenhäuser hoch über die aus Holz gebauten, dazwischen liegenden Kaufläden empor. Erhob sich ein Windstoß, so wurden die schwingenden Aushängeschilder längs der ganzen Straße knarrend hin und her bewegt. Die blau- und weiß gestreifte schräge Stange mit dem Becken war das Abzeichen der Barbierläden in Dawson und an einer Ecke stand hoch aufgerichtet ein unangestrichener Pfahl, der von oben bis unten mit allerlei Blechwaren, Töpfen, Tiegeln und Pfannen begrenzt war, die im Winde laut klapperten, um anzuzeigen, dass hier der erste Klempner der Stadt sein Geschäft betrieb. Das klare Wasser des Stromes bespülte die vordersten Häuser des Ortes, welcher sich dann einen Abhang hinaufzog und sich immer weiter zerstreute. Die letzten Gebäude reichten bis an den Fuß der steil emporragenden Berge, die bis zum Gipfel dicht bewaldet waren und die Stadt im Halbkreis umgaben. Viele Dampfboote kamen etwa jede Stunde stromaufwärts und abwärts vorbeigefahren. Die Schiffe der kleinen Kairo- und der kleinen Memphis-Linie legten immer an, aber die großen Dampfer von New Orleans hielten nur gelegentlich, um Grüße zu tauschen oder Passagiere und Frachtgüter aufzunehmen. Ebenso machten es die zahlreichen Fahrzeuge, die von rechts und links aus den Nebenflüssen kamen, aus dem Illinois, dem Missouri, dem oberen Mississippi, dem Ohio, dem Monongahela, dem Tennessee, dem Roten Fluss, dem Weißen Fluss und wie sie alle heißen. Diese Dampfer waren nach den verschiedensten Orten unterwegs und versorgten mit ihrer Ladung sämtliche Gemeinwesen am Ufer des Mississippi. Durch ein neunfach wechselndes Klima, von den nördlichen Fällen bei St. Anthony bis in das glühend heiße New Orleans hinunter, brachten sie allen Anwohnern, was zu ihrer Notdurft und jeder nur erdenklichen Bequemlichkeit erforderlich war. Die Bewohner von Dawson hielten sich Sklaven, welche die einträgliche Schweinezucht besorgen und das fruchtbare Getreideland ringsum bebauen mussten. Es war eine ruhige, wohlherbige und zufriedene Stadt, vor 50 Jahren erbaut und in zwar langsamem, aber stetigem Wachstum begriffen. Ihr angesehenster Bürger, York Lester Driscoll, zählte etwa 40 Jahre und war Richter am Bezirksgericht. Stolz auf seine vornehme, altbeginische Abkunft, strebte er stets, es seinen Vorfahren gleichzutun, nicht nur in Betreff der Gastlichkeit, sondern auch durch sein etwas förmliches, würdevolles Wesen. Er war freigebig und gerecht, auch genoss er die größte Hochachtung und Liebe seiner Mitbürger. Sein ganzes Trachten ging dahin, ein Edelmann zu sein, ohne Furcht und Tadel. Das war seine einzige Religion, der er unverbrüchlich treu blieb. Von Haus aus wohlhabend vermehrte er seinen Besitz noch mit der Zeit und es fehlte ihm und seiner Frau nur eines, um ganz glücklich zu sein. Sie hatten keine Kinder. Je mehr Jahre dahin flossen, umso sehnlicher wünschten sie einen solchen Schatz ihr eigen zu nennen, aber der Segen blieb aus und ihr Verlangen ward nicht erfüllt. Im Hause dieses Ehepaares lebte noch Frau Rahel Pratt, Herrn Driscolls verwitwete Schwester, gleichfalls kinderlos und tief bekümmert darüber. Die Frauen waren gute, einfache Menschen, die ihre Pflicht taten und ihren Lohn in einem ruhigen Gewissen und der Anerkennung ihrer Gemeindegenossen fanden. Sie gehörten zur presbyterianischen Kirche, während der Richter ein Freidenker war. Ein anderer Abkömmling aus einer der ersten Familien von Alt-Virginien war Pembroke Howard, der Rechtsanwalt, etwa 40-jährig und unverheiratet, ein wackerer, stattlicher Herr, der streng auf Ehre und Ansehen hielt und in aller Höflichkeit bereit war, jeden, der an irgendetwas, das er gesagt oder getan hatte, den geringsten Anstoß nahm, vor seine Klinge zu fordern oder ihm mit jeder beliebigen Schieß- oder Hiebwaffe Genugtuung zu geben. Er stand bei aller Welt in Gunst und war der beste Freund des Richters. Ferner erwähnen wir den Oberst Cecil Burley Essex, auch einen furchtbar vornehmen Herrn aus den Südstaaten, aber mit ihm haben wir weiter nichts zu schaffen. Percy Northumberland Driscoll, ein um 5 Jahre jüngerer Bruder des Richters, war verheiratet. Seiner Ehe entsprossten auch mehrere Kinder, die aber leider von Masern, Krupp und Scharlachfieber befallen wurden und dadurch dem Doktor Gelegenheit gaben, seine wirksamen, vorsintflutlichen Arzneimittel anzuwenden. Da wurden die Wiegen wieder leer. Übrigens war der Bruder des Richters ein wohlhabender Mann, auch ein kluger Kopf in spekulativen Geschäften und sein Besitzstand wuchs. Am 1. Februar 1830 wurden in seinem Hause 2 Knäblein geboren. Eins gehörte ihm und das andere einer seiner Sklavinnen, der 20-jährigen Roxana, meist Roxy genannt. Diese stand schon am selben Tage wieder auf und hatte alle Hände voll zu tun, denn sie musste beide Neugeborenen versorgen. Frau Percy Driscoll starb, ehe noch eine Woche um war, und die Pflege und Wartung der Kleinen wurde ausschließlich Roxy anvertraut. Sie konnte dabei ganz nach eigenem Gutdünken verfahren, denn Herr Driscoll vertiefte sich bald wieder in seine Geschäftsangelegenheiten und ließ sie tun, was sie wollte. Im Laufe desselben Monats Februar hatte sich auch ein neuer Einwohner in Dawson niedergelassen. Dies war David Wilson, ein junger Mann von schottischer Abstammung, der aus seiner Geburtsstadt im Staate New York nach jener abgelegenen Gegend gewandert kam, um sein Glück zu suchen. Er hatte eine höhere Bildungsanstalt durchgemacht und dann noch mehrere Jahre auf einer der Rechtsschulen Neuenglands studiert. 25 Jahre alt, nicht hübsch, mit sandfarbenem Haar und einem Gesicht voll Sommersprossen, machte er doch einen angenehmen Eindruck. Seine klugen blauen Augen schauten offen und freimütig drein und sie konnten zuweilen recht schalkhaft zwinkern. Seine Laufbahn in Dawson wäre gewiss gleich beim Anbeginn von Glück begünstigt gewesen, hätte er nicht schon am ersten Tage eine unselige Bemerkung gemacht, welche die Leute gegen ihn einnahm. Er befand sich eben im Gespräch mit mehreren Bürgern, deren Bekanntschaft er gemacht hatte, als ein unsichtbarer Hund ein so widerwärtiges Gekläff, Geknurre und Geheul begann, dass man sein eigenes Wort kaum verstehen konnte. Da sagte der junge Wilson vor sich hin, wie jemand, der laut zu denken pflegt. »Wenn mir doch die Hälfte von dem Hund gehörte!« »Weshalb denn?« fragte einer. »Damit ich den Teil, der mein wäre, umbringen könnte.« Die Leute sahen ihm neugierig, forschend und ängstlich ins Gesicht, aber sein Ausdruck verriet ihnen nichts. Sie fanden keine Erklärung darin. Einer nach dem anderen schlich beiseite, als ob es ihm unheimlich würde in Wilsons Nähe. Unter sich kamen sie dann wieder zusammen und besprachen den Vorfall miteinander. »Der scheint mir ein Narr zu sein«, sagte einer. »Er ist ein Narr, verlasst euch drauf«, meinte ein anderer. »Wie einfältig zu sagen, er wollte, dass ihm der Hund zur Hälfte gehörte«, fiel der Dritte ein. »Was glaubt er denn, der Tropf, dass aus dem Rest des Tieres wird, wenn er seinen Anteil umbringt? Meint er etwa, es wird am Leben bleiben?« »Natürlich muss er das gedacht haben, sonst wäre er der größte Schafskopf. Hätte er vorausgesehen, dass, wenn er seine Hälfte umbrächte, der andere Teil auch stürbe, so müsste er auch wissen, dass man ihn dafür ganz ebenso verantwortlich machen würde, als ob er die fremde Hälfte statt seiner eigenen totgeschlagen hätte. Nun, habe ich recht oder unrecht?« »Versteht sich, ganz recht«, erscholl es einstimmig, und dann bestätigte jeder Einzelne, was er von ihm hielt. »Meiner Ansicht nach ist der Mensch nicht bei Sinnen«, sprach der Erste. »Jedenfalls hat er einen Knacks«, ließ sich der Zweite hören. Nummer 3 sagte, »ein rechter Einfallspinsel«. »Freilich«, bestätigte Nummer 4, »das Muster von einem Hansnarren.« »Ich halte ihn für einen echten Dämelack«, äußerte Nummer 5. »Wer anderer Meinung ist, dem bleibt es unbenommen, aber das ist meine Auffassung.« »Ganz einverstanden, werte Herren«, versicherte Nummer 6, »ein Esel, wie er im Buche steht.« »Ja, ich glaube, es ist nicht zu viel behauptet, wenn ich sage, dass er der größte Querkopf ist, den ich im Leben gesehen habe.« »Ja, ja, ein Querkopf, wie es keinen zweiten gibt. Und dabei bleibt's.« So war denn Wilsons Urteil gesprochen. Die Geschichte flog wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Sie war in aller Munde. Ehe noch eine Woche verging, hatte er seinen Taufnamen verloren und hieß stattdessen nur noch der Querkopf. Mit der Zeit wurde er allgemein geschätzt und beliebt, aber der Spitzname hatte sich schon so fest eingenistet, dass er ihn nicht wieder los wurde. Er war nun einmal von Anfang an für einen Narren erklärt worden und der Spruch ließ sich weder drehen noch wenden. Zwar hatte die Bezeichnung bald keine feindselige oder unfreundliche Bedeutung mehr, aber sie haftete ihm dauernd an, volle 20 Jahre lang. Ende von Abschnitt 1.